Mittagspause, Frühstück, Lunch Break. Hört uns denn jemand nun endlich? Hallo. Bonjour. Ich heiße Muriel, ich komme aus Frankreich und ich lebe seit 6 Jahren hier in Deutschland, hier in Leipzig. Ja, buenas tardes. Yo soy Liliana, vengo de Colombia. Ich komme aus Kolumbien und wir haben eine wunderbare Pressekonferenz, wo wir eingeladen sind. Wir waren im Stadtgeschichte-Museum eingeladen. Wir waren bei dem Pressegespräch und es war eine wunderschöne Erfahrung. Was denkst du? Ja, es war wunderschön, aber wir wollten auch noch kurz vorher sagen, dass wir eine ganz tolle Sendung jetzt machen werden im Radio Blau. Unsere Sendung heißt Salon der Zukunft und wir freuen uns sehr und deshalb jetzt, das war die Gelegenheit, wir haben eine Einladung bekommen. Wir waren im Museum, im Stadtgeschichtliches Museum eingeladen worden, vorgestern. Und es gibt eine ganz tolle Ausstellung, wie du sagtest, Liliana. Wie heißt diese Ausstellung? Ja, bevor ich das sage, wollte ich erzählen, Salon der Zukunft, das sind Frauenstimmen erheben. Und wir haben eine wunderbare Frau vorzustellen, die in Leipzig gelebt hat. Eine wunderbare Dichterin, Schriftstellerin und Frauenrechtlerin, die sich ganz toll für die Frauenrechte auch für uns vor vielen Jahren auch eingesetzt hat. Ja. Und sie war sogar in Paris. Wusstest du das? Ja, natürlich. Wer war diese Frau? Also diese bezaubernde Frau hieß Elsa Arseniev. Und das war eine ganz tolle Frau, die auch mit Max Klinger hier in Leipzig war. Und wir möchten also diese neue Ausstellung präsentieren. Die heißt Und ich küsse dich mit allen Gedanken. Ja, das stimmt. Aber Elsa Arseniev hat was Tolles gemacht. Sie hat ganz viele Briefe geschrieben und sie war nicht nur die Muse und die Liebhaberin von Max Klinger, sondern sie hat auch wunderbare Sachen gemacht mit Leidenschaft. Und ich bin der Meinung, diese Ausstellung ist wunderbar. Das ist eine Sonderausstellung im Studio von dem Haus Börschel-Kassel, ist das richtig? Ja, das ist also Stadtgeschichtliches Museum Leipzig und Haus Börschel-Kassel, genau. Genau, für uns sind Frauen in der Geschichte wichtig, weil Kunst verbindet Geschichte, Kultur und wir treffen einander. Und dieses Mal, diese Kultur ist aus Leipzig, aber Elsa Arseniev, die stammt aus Österreich, aus Wien. Ganz genau, ja. Also die Elsa Arseniev war eine Wienerin, genau, die kam aber zum Studieren nach Leipzig und fing in 1895 ihr Studium in der Uni Leipzig an. Aber du möchtest vielleicht noch ein bisschen mehr über die Sonderausstellung erzählen, ja, Liliana? Aber du weißt, sie durfte nicht als Studentin, sondern sie war Gasthörerin. Genau. Und ja, das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig bewahrt einen Schatz in seiner Sammlung, der wenig bekannt ist und dessen symbolische Bedeutung gerade seit der körperlichen Distanzierung wieder zunahm. Mhm. Briefe, die eine starke Verbundenheit zueinander ausdrücken, zahlreiche davon schrieben sich der Leipziger Künstler Max Klinger und die Schriftstellerin Elsa Arseniev in den Jahren zwischen 1898 und 1918. Stell dir vor, dass in mehr als 1300 Exemplaren befinden sich in der Obhut des Stadtgeschichte Museums. Anlässlich des Klingersjahres 2020 stellt dieser Briefwechsel als Zeugnis der Events so leidenschaftlich wie konfliktivreichen und tragischen Liebesbeziehungen im Zentrum der Studioausstellung. Du weißt schon, Mann und Frau, diese Liebesgeschichte, oder? Ja, genau. Das war so ein ganz tolles Paar, aber es gab natürlich wie in jedem Leben oder Liebespaar Höhe und Tiefe und das wollen wir jetzt ein bisschen erläutern und deshalb werden wir jetzt ein bisschen über die Elsa Arseniev erzählen und zu ihrer Vita. Also diese Frau, die hat natürlich hier in Leipzig studiert. 1895 kam zum Studium nach Leipzig, war gebürtige Wienerin und sie war 28 Jahre alt, als sie hier nach Leipzig kam und war mit einem bulgarischen Ingenieur verheiratet. Der ist Nestorov mit Nachname. So, und sie war, wie du gesagt hast, Liliana, nur Gasthörerin, weil in dieser Zeit durfte sie als Frau nur Gasthörerin sein, an der Leipziger Universität studieren und hat Psychologie und Philosophie studiert. Ja? Ja. Und in Leipzig erschienen erst ihre ersten Werke wie Erzählungen und Gedichte. Sie war eine ganz tolle Schriftstellerin. Und 1897 lernte sie den bereits etablierten Künstler Max Klinger kennen. Und die beiden führten eine leidenschaftliche Beziehung und sind auch überall verreist, unter anderem nach Frankreich, nach Südfrankreich, nach Paris, aber auch nach Griechenland und verkehrten in ganz tollen, also mit vielen Prominenten und vielen Künstler und Musiker dieser Zeit. Ja, Rodin spielt eine Rolle. Genau. Und das Beethoven-Skulptur, die in dem Museum der Bildenden Kunst ist, spielt eine ganz große Rolle, weil sie Schriftstellerin war. Sie hat auch ganz viel darüber recherchiert und geschrieben. Und das war eine ganz großartige Arbeit für die Recherche, auch für Max Klinger. Genau. Und sie hatten also viel mit anderen Künstlern zu tun, wie du sagtest, unter anderem auch mit Ludwig van Beethoven, aber auch mit Rodin in Frankreich. Das war also ganz toll. Und in Frankreich ist eine Tochter geboren, 1900, in Paris geboren, die ist Désirée. Désirée heißt die Begehrte auf Französisch und wenn man das also auf Deutsch übersetzt. Und diese kleine Tochter ist da zur Welt gekommen, aber leider ist sie da in Paris, wie soll ich sagen, geblieben und da aufgewachsen ohne ihre Eltern, weil Max Klinger nicht wollte, dass man seinen Ruhm und seine Ehre damit hier in Deutschland, hier in Leipzig, damit beschädigt. Denn damals war es so, dass es war eine unehrliche Tochter und das wollte er also nicht. Also hat er dafür gesorgt, dass die Tochter Désirée leider bei einer Pflegemutter aufgewachsen ist in Paris. Ich danke dir, Muriel, für deinen Beitrag. Ich fand diese Sonderausstellung, es ist wirklich wunderbar gemacht, liebevoll gemacht. Wir sollten nicht vergessen, dahinter stehen ganz viele tolle wissenschaftliche Mitarbeiter und ich finde diese Pressemitteilung war super für mich, war sehr schön und vor allem, wir sollen nicht vergessen, die Schriftstellerin und Autorin Rita Jorek hat ganz viel auch für sie recherchiert und das ist wunderbar, wie diese Ausstellung ist und es ist wirklich nicht nur alles für Frauenrechtlerin, sondern für die Geschichte. Auch Elsa war eine Pazifistin. Ich bin der Meinung, wir sollten wieder hin und Leute mitnehmen, gute Freunde mitnehmen. Und ihr Ende ist ein bisschen tragisch, aber ich finde, das ist gut, dass sie wieder rausgegraben ist. Nicht zu vergessen, es gibt eine Begleitheft, der kostet 8,50 Euro für die Sonderausstellung. Es lohnt sich, das zu kaufen. Und ich bedanke mich auch an den Museum und vor allem an die Frau Ulrika Dura, die eine wunderschöne Einführung gemacht hat und uns viel genau erzählt hat. Die Frau Ulrike Dura ist die Kuratorin von Stadtgeschichtliches Museum und sie hat uns ganz toll empfangen. Es war eine sehr nette Atmosphäre. Diese Sonderausstellung ist wunderbar. Wir können es nur empfehlen. Geht bitte dahin. Das ist also vom 10. Juni bis zum 23. August. Hier in Leipzig, Haus Böttcher-Gässchen. Und es gibt sogar eine kostenfreie Führung jetzt bald, nächste Woche Donnerstag am 18. Juni um 18 Uhr. Und da bitte aber mit Voranmeldung, weil jetzt immer noch Corona-Zeit, also maximal 5 Teilnehmer können sich voranmelden. Also erkundigt euch, das wäre super, macht das. Das ist also, wie gesagt, die Briefe und die Bilder von diesen fantastischen, wunderschöne Frau und wunderschöne, starke Frau auch vor allem. Und wunderschöne Künstlerpaar, kann man sagen, Elsa Arseniev und Max Klinger. Ja, nicht zu vergessen, Leipzig bietet ganz viele tolle Sachen, Geschichte, Kultur und Kunst treffen einander. Kultur, Literatur, Kunst und Musik, Lebensqualität, Harmonie, Frieden, Freude und eine gemeinsame Vision haben wir jetzt in der Zukunft. Geschichte trifft Kunst. Genau. Also seien Sie gespannt, liebe Hörer, und bitte besucht diese Sonderausstellung. Ja, und liebe Hörer, wir haben diese Aufnahme hier in einem Café in der Kolonialstraßen gemacht, weil wir wissen, wie ihr wisst, wir wissen alle, wir haben noch Corona-Zeit und wir sind alle sehr vorsichtig und deswegen haben wir uns hier getroffen. Und wie ihr hört, ein bisschen Musik im Hintergrund oder Plaudern oder Geräusche, das ist ganz normal. Aber wir freuen uns, dass wir ein bisschen erzählt haben über diese wunderschöne Ausstellung und ich küsse dich mit allen Gedanken. Danke, ja, ich küsse dich auch. Ja. Έχω αμολύσει τους τοίχους μου κι αλυτεύουνε. Μα είναι και κάτι φιλαράκια που με πιστεύουνε. Ένας που παίρνει το βραβείο της ντροπής της χώρας και κάνα δυο λουπαδόροι της κακιάς ώρας. Ένας hip hopper παλιός που τώρα ντύνεται αλλιώς και κάτι κολλητοί μου που μ' ακούγανε έτσι κι αλλιώς. Ένας που μου βάζε φοιτήρια όταν τα είχα παρατημένα και κάτι άλλοι που με πίστεψαν πιο πολύ κι από μένα. Οργανοπαίχτες που έκαναν νότες και μουσική τους ήχους μου και ένας λομπάπερ που έπιασα να ψιθυρίζει στίχους μου. Γενιά μου είχα μένει στη μεγάλη την πόλη, στο καμπεθόνι, σερβιτόρι και μαγείρι όλοι. Κάτι τρελή φωτογράφη στη Σαλονίκη που την κρίση σε ένα φιλμ 35 mm έχουν κλείσει. Είναι πολλοί όλοι αυτοί που με πιστεύουν και δε φοβούνται οι στίχοι μου σαν αλυτεύουνε. Έχω αμολύσει τους στίχους μου και αλυτεύουνε και είναι και κάτι δικοί μου που με πιστεύουνε. Πιο πολύ κι από μένα και οπότε τα έχω χαμένα. Πιο λόγια αγριεμένα και πιάνω πάλι την πένα. Έχω αμολύσει τους στίχους μου και αλυτεύουνε. Και έχω συντρόφους και φίλους να τους προσέχουνε. Τους κρατάνε στο χέρι ακονισμένο μαχαίρι και ίσως προσφέρει να φτάσαν και στα δικά σου τα μέρη. Έχω αμολύσει τους στίχους μου και αλυτεύουνε. Και έχω και κάτι συντρόφους που με πιστεύουνε. Με βγάλανε στο σινεμά και στο θέατρο πρόζα. Στην Αλεξανδρέπλα, στο Βερολίνο, κόκκινη ρόζα. Είναι παντού, με τσιγκλάνε, δεν μ' αφήνουν να ράξω. Απ' τη Μεγάλη Παναγιά ως τα Περάθου στην Άξο. Στα Γιάννενα και στα Χανιά. Χειμώνα, καλοκαίρι, ακόμα και στο Μέχικο, σαν ταρτικό λιμέρι. Κι ύστερα πάνε πιο πέρα με τη βροχή, τον αέρα. Δίνουνε μια κι ολογυρίζει, γυρίζει ετού τη σφαίρα. Προχωράνε και πάνε, δεν έχουν έθνη και κάστε. Σύνταση, τροφιά μου, πρόσφυγες και μετανάστες. Σηκώσανε μπαϊράκι τον social του μπλουζάκι. Κι ούτε που ξέρω μέχρι που να φτάνει ένα στιχάκι. Και τα ρεφρέν και τα κουπλέ που ταξιδεύουνε. Έχω αμολύσει τους στίχους μου κι αλυτεύουνε. Και είναι και κάτι δικοί μου που με πιστεύουνε. Πιο πολύ κι από μένα και οπότε τα έχω χαμένα. Πιο λόγια αγριεμένα και πιάνω πάλι την πένα. Έχω αμολύσει τους στίχους μου κι αλυτεύουνε. Και έχω συντρόφους και φίλους να τους προσέχουνε. Τους κρατάνε στο χέρι ακονισμένο μαχαίρι κι ίσως προσφέρει να φτάσαν και στα δικά σου τα μέρη. Ja, schönen guten Mittag. In der Mittagspause hier im Programm von Radio Plau. Am Anfang habt ihr einen kleinen Einblick gehört in eine Ausstellung, die gerade läuft, die am Donnerstag begonnen hat. Und nun geht's weiter mit einem kleinen Ausblick und Einblick in die Stadtversammlung, die am vergangenen Mittwoch getagt hat, am 10. Juni. Danach hören wir noch mehr Musik und... Jetzt sage ich mal grundsätzlich etwas zum Thema EU-China-Gipfel, denn wir haben 14.18, 14.19, 14.20. Wie Sie gehört haben durch Funk und Fernsehen, der EU-China-Gipfel ist definitiv verschoben und findet nicht im September statt. Wir sind in Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt. Gehen Sie bitte davon aus, dass es schier unmöglich scheint, in diesem Jahr diesen Gipfel durchzuführen. Zumindest in Leipzig und das über 2 Tage. Hinzu kommt, dass die EU-Ratspräsidentschaft in 2020 am 31.12. ausläuft. Jeder möge eins und eins zusammenzählen. Insofern bitte ich einfach darum, müssen wir wirklich jetzt 14, 18, 19, 20 intensiv debattieren. Herr Kasek. Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde tatsächlich kurz was dazu sagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Thema, das die Leipziger Stadtgesellschaft in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv eine sehr intensive Befassung nach sich gezogen hat und letzte Woche am 3. Juni ein überraschendes Ende fand, nämlich mit der Feststellung, dass der Gipfel nicht stattfindet. Jetzt hätte man ja überlegen können, ist man für oder gegen einen Gipfel. Allein sind wir nicht die Ebene, die das entscheidet, sondern es geht darum, in welche Richtung so etwas gehen kann. Es gab dazu 3 Anträge und man kann das eigentlich relativ kurz machen. Ich hätte Sie gern mitgenommen in die nicht öffentliche Besprechung einer Sitzung, dann werden viele aufmerken, um was geht es da jetzt, nämlich um die Entscheidungsfindung innerhalb meiner Fraktion. Wir hatten uns nämlich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt und hatten überlegt, was man an der Stelle machen kann. Nämlich, wir hatten tatsächlich ursprünglich auch einen ähnlichen Gedanken wie die Linksfraktion in dem mitunter ein wenig polemisch klingenden Antrag EU-China-Gipfel raus aus der Innenstadt, haben aber gesagt, diese Entscheidung, wenn der Gipfel feststeht, die obliegt uns an der Stelle nicht mehr. Und es ist auch ein Stück weit unehrlich, wenn man so tut, dass man da an der Stelle noch großen Einfluss hätte, sondern das, was man tun kann und das, was man immer wieder fordern muss, wenn es diese Entscheidung von Bundesebene gibt, dass dann eine umfassende Transparenz stattfindet, dass die Bürgergesellschaft eingezogen wird, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen des Gipfels, insbesondere auch deswegen, weil mit so einem Gipfel, weil mit so einer Großveranstaltung zehntausende Bürger unmittelbar betroffen sind über einen längeren Zeitraum. Das weiß jeder, der so einen Gipfel kennt. Und genau deswegen war uns die Transparenz so wichtig. Allein, und deswegen gibt es die Neufassung. Und wenn Sie auf die Neufassung gucken, und deswegen können wir das kurz fassen und brauchen eigentlich auch keine weiteren Redebeiträge, weil Sie werden mir sicherlich zustimmen. Wir haben eine sogenannte neue Lage. Deswegen haben wir in der Neufassung gesagt, dass der EU-China-Gipfel stattfindet, ist derzeit unwahrscheinlich. Deswegen haben wir in Neufassung reingeschrieben, Großveranstaltung wie der EU-China-Gipfel, um darüber hinaus ein Signal zu sagen und zu sagen, dass Großveranstaltungen, die derart starke Sicherheitsvorkehrungen bedürfen, dass dann an der Stelle der sichere und bessere Weg ist zu prüfen, dass das gar nicht erst in der Leipziger Innenstadt durchgeführt werden soll. Nämlich insbesondere im Hinblick auf die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Es geht nicht darum zu sagen, wir wollen das oder wir wollen das nicht. Das kann man diskutieren, sondern es geht darum, wenn es eine solche Veranstaltung gibt, die dann so durchzuführen, dass die Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger relativ gering gehalten werden einerseits, und andererseits trotzdem, weil das vermutlich als Argument kommen wird, die Versammlungsfreiheit trotzdem gewahrt wird. Und dann möchte ich einen Satz dazu sagen, weil dann viele dann wahrscheinlich sagen, und dann kommen die unseligen Argumente mit Hamburg. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie uns bitte nicht in so eine polemische Debatte verfallen. Die Versammlungsfreiheit ist ein Kernbestandteil der Demokratie und sie dient gerade bei solchen Großveranstaltungen auch dazu, dass Menschen auf Anliegen hinweisen können und das, so wie es im Grundgesetz geschrieben steht, friedlich. Und das ist die Grundlage, über die wir diskutieren und deswegen ist eine Debatte darüber, was alles passieren kann, völlig fehl am Platz. Trotzdem gibt es Sicherheitsverkehrungen und deswegen geht unser Antrag darüber hinaus und sagt zukünftig bei solchen Veranstaltungen umfassende Transparenz, umfassende Einbeziehung und zwar mit allen Informationen und sicherzustellen, dass er an einem Ort stattfindet, auch in Leipzig, wo aber die Einschränkungen für die Mehrheit der Gesellschaft so gering wie möglich sind, weil dann schaffen wir auch eine Legitimation für diese Veranstaltung, die darüber hinausgeht. Und deswegen bitte ich Sie intensiv zur Zustimmung zu diesem Antrag. Vielen Dank. Ich habe eine Minute gespart. Danke. Herr Kriegel. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Beigeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen der Demokratischen Fraktion. Erst einmal Entschuldigung an Herrn Kasik, dass ich jetzt trotzdem reden mag, möchte mich allerdings auch kurz halten. Ursprünglich wäre die Information nicht gekommen, hätte ich jetzt gerne auch noch über Markgraf Dietrich den Betränkten und die Pleiseburg berichtet und die Pleiseburg, die dann hier an gleicher Stelle entstanden wäre. Da der Oberbürgermeister selbst gesagt hat, wir reden von 99,9%, werden wir unseren Antrag nicht zurückziehen und trotzdem zur Abstimmung bringen. Wir sind nämlich der Meinung, dass wir an dieser Stelle auch mal noch ein Zeichen setzen müssen und wirklich verhindern sollten, dass hier zu einem späteren Zeitpunkt der Jugoschina-Gipfel in unserer Stadt, in der Innenstadt und dem 5-Kilometer-Kreis darum stattfinden soll. Entgegen des Antrags der Grünen, die eben nur von innerstädtisch reden, was auch immer innerstädtisch sein mag, der Innenstadtring, vielleicht auch nur das Gewandhaus, wer weiß das schon, möchten wir uns hier ganz klar festlegen und dort den Antrag endgültig zur Abstimmung bringen. Ansonsten halte ich mich mal kurz im Gegensatz zu allen anderen Rednern. Danke. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, nur einige wenige Worte. Zum Antrag der Grünen. Wir würden gerne punktweise abstimmen, da wir den zweiten Punkt, den Sie aufgreifen, dem können wir durchaus zustimmen. Aber ich möchte noch mal etwas Grundsätzliches dazu sagen, wie wir mit Veranstaltungen umgehen, die in der Innenstadt stattfinden sollen. Ich meine, mir kommt jetzt nur dieser Satz in den Sinn, die Welt zu Gast bei Freunden. Und ich denke immer, wir wollen als Leipzig eine weltoffene Stadt sein. Und ich finde, die Weltoffenheit hört nicht an einem 5-Kilometer-Bannradius um die Innenstadt auf. Ich finde es wichtig, dass auch solche Großveranstaltungen im Herzen Leipzigs stattfinden können und wir sie nicht an den Stadtrand verdrängen, weil wir Angst vor Demonstrationen haben. Denn, meine Damen und Herren, ob Demonstrationen friedlich bleiben oder nicht, liegt ja nun in erster Linie auch ein Stück weit in unserer Hand und in der Hand der Demonstrantinnen und Demonstranten. Und insofern denke ich, ist es wichtig, dass natürlich solche Entscheidungen nicht politisch irgendwie bewertet werden, sondern dass es fachliche Einschätzungen gibt. Wenn es die fachliche Einschätzung der Sicherheitsbehörden gibt, solche Großveranstaltungen aus was für Gründen auch immer nicht in der Innenstadt stattfinden zu lassen, dann werden die ihre Gründe dafür haben. Also so viel ich will nicht sagen Gläubigkeit, aber so viel Verwaltungstreue habe ich dann irgendwie noch ein Stück weit. Aber jetzt schon den Ansatz zu sagen, wir wollen das gar nicht mehr in der Innenstadt haben, weil wir ja irgendwie befürchten, es könnte eskalieren, zeigt doch, dass wir denjenigen, die Demonstrationen letztlich dazu nutzen, um Gewalt auszuüben, auf den Leim gehen. Und das kann nicht unser Ansinnen als Stadtrat sein. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin den Grünen sehr dankbar für die Neuformulierung des Antrages, weil dadurch vermieden wird, dass es eine Debatte oder ein Antrag gegen den EU-China-Gipfel ist oder gegen China oder gegen politische Zustände in China, über die man sicherlich trefflich diskutieren könnte. Aber wir sind hier der Stadtrat von Leipzig und nicht der Deutsche Bundestag. Deswegen sollten wir uns mit den Dingen beschäftigen, für die wir auch zuständig sind. Und insofern haben Sie mit dem Antrag vollkommen recht. Bei Großveranstaltungen ist die Öffentlichkeit, die Stadtgesellschaft einzubinden. Es ist egal, ob das eine Großveranstaltung der Bundesregierung ist, ob es eine Sportgroßveranstaltung ist, ob es eine Demonstration ist größerer Art, die angemeldet wird, bei denen entsprechende Einschränkungen für die Bevölkerung zu erwarten sind. Das gilt generell. Ich glaube, das müssten wir auch nicht beschließen, weil, so wie ich das in der Vergangenheit wahrgenommen habe, wird bei Großveranstaltungen die Stadtgesellschaft einbezogen. Wenn es aber hilft, kann man das gerne nochmal beschließen. Steht uns nach unserer Auffassung nicht zu entscheiden, wo diese Großveranstaltungen stattfinden sollen. Wenn Sie mal in das Demonstrationsrecht hineinschauen, als Beispiel, wird dem Wunsch des Anmelders hinsichtlich des Ortes der Demonstration eine hohe Priorität beigefügt. Das heißt, er soll wählen können, wo die Veranstaltung stattfindet. Wenn also jemand, um ein politisches Anliegen deutlich zu machen, auf den Innenstadtring demonstrieren kann, ist das zu erlauben, wenn nicht irgendwie zwingende Gründe dagegen sprechen. Wenn die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland eine Veranstaltung in der Innenstadt von Leipzig durchführen möchte, dann sagen wir dieser Bundesregierung, nee, du nicht, du gehst raus vor die Tore der Stadt, Schmuddelkind. Also eine Demonstration würden wir nach dem Demonstrationsrecht erlauben, also erlauben müssen, aber der Bundesregierung, die gemeinsam mit Freunden der EU, mit China zusammen tagen möchte, denen sagen, nee, du darfst nicht in die Innenstadt. Die Einschränkungen der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer Demonstration sind in der Güterabwägung von diesen selbstverständlich hinzunehmen, aber wir sagen, wenn das eine Veranstaltung der Bundesregierung ist, dann ist das nicht in Ordnung. Dies, liebe Kolleginnen und Kollegen, halten wir für falsch. Wenn die Bundesregierung innerhalb von Deutschland eine Veranstaltung durchführen möchte, dann hat sie das Recht dazu und dann kann der Stadtrat in Leipzig ihr das Recht auch nicht nehmen. Wir könnten allenfalls darüber entscheiden, ob wir Liegenschaften der Stadt Leipzig für diesen Zweck vermieten wollen. Die Kongresshalle könnten wir sicherlich, da wir ja dort Eigentümer sind, verhindern, dass sie dort stattfindet und sie einfach nicht vermieten, dann geht eben im Zweifel die Bundesregierung in ein Hotel. Ich glaube, wir sollten die Dinge trennen. Wir sind als Leipzig eine weltoffene Stadt, wir haben gerne Gäste zu Gast und wir sollten uns freuen, dass wir die Wertschätzung genießen, auch bei der Bundesregierung genießen, dass wir als Stadt Leipzig prinzipiell für solche Veranstaltungen in Frage kommen. Das ist kein Risiko, sondern eigentlich ein Aushängeschild. Vielen Dank. Herr Zenker, Frau Nagel, Herr Elschner und Herr Köhler. Das wird ja doch eine leckere Debatte. Ich dachte, ich bin jetzt so bald am Ende und einer der letzten Redner auf der Tagesordnung. Ich habe einmal eine Verständnisfrage, Herr Weigert. Sie meinen, bei dem grünen Antrag der Neufassung den dick gedruckten Teil, den separat abzustimmen zum zweiten Teil. Okay, dann habe ich das verstanden und bin Ihnen ansonsten tatsächlich auch dankbar für Ihren Redebeitrag. Weil ich glaube, auch ich tue mich in der Tat schwer, weil ich Sorge habe um gewalttätige Demonstrationen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein Mensch, der sagt, auch so große Treffen von Staats- und Regierungschefs gehören zur Diplomatie dazu. Und wann will ich nicht, wie auf so einem Treffen, auch mal China sagen, was ihr in Hongkong betreibt, ist nicht unser Verständnis von Demokratie. Und das gehört auch zusammen, das ist Teil der Diplomatie. Und von daher schlagen da immer zwei Herzen in einer Brust. Ich finde den Vorschlag jetzt vernünftig, dass wir versucht werden einzubinden, aber ein kategorisches Ausschließen, was wir ohnehin nicht beschließen können, würde ich auch ablehnen. Weil wo fangen wir dann an und wo hören wir auf? Welche Veranstaltung ist eine Großveranstaltung und welche ist keine Großveranstaltung? Was ist vergleichbar mit dem China-Gipfel und was nicht? Von daher können wir mit der getrennten Abstimmung sehr gut leben, ansonsten hätten wir alle drei Anträge abgelehnt. Ich kann an Herrn Morlock anknüpfen, aber will wirklich eine andere Position vortragen. Ich glaube, im September kam die Meldung über das Stattfinden des Gipfels in der Presse. Oktober, November haben wir im Stadtrat aufgrund einer Anfrage aus dem Stadtrat darüber besprochen und mein Anspruch als Stadträtin, als Vertreterin hier auch der Stadtgesellschaft ist schon ein bisschen eher einbezogen zu werden. Also die Einbeziehung über das Stattfinden eines solchen Events in der Stadt Leipzig sollte für mich beginnen, wenn die Bundesregierung anfängt, Gespräche zu führen. Entschuldigung, Herr Oberbürgermeister, da ist mein basisdemokratisches Verständnis oder Einbeziehungsverständnis geht schon noch einen Schritt vorher. Wollen wir das hier? Das ist eine Abwägungsfrage, die diskutiert werden sollte im Ältestenrat meinetwegen. Und wie wollen wir das hier? Und das ist alles nicht passiert. Diese Kritik will ich noch mal üben. Wenn Sie darüber sprechen, dass es Demonstrationsgeschehen geben kann nach den geltenden Gesetzeslagen, möchte ich darauf verweisen. Ich verweise nicht gerne auf Hamburg, weil ich das Szenario Hamburg auf Leipzig nicht übertragen will, dass es aber demonstrationsfreie Zonen per se dort gab. Also keine Abwägung über Auflagen, die gewohnheitsmäßig verhängt werden für Demonstrationen, Einschnitte, die man vielleicht als Anmelderin, Veranstalterin in Kauf zu nehmen hat, sondern komplett demonstrationsfreie Zonen. Und das widerspricht meinem Grundrechtsverständnis zutiefst. Und wir haben sowas auch erwartet, Auge in Auge mit dem EU-China-Gipfel, dass es hier im Spektrum oder im Umfeld dieser Kongresshalle demonstrationsfreie Zonen gibt, wo Meinungsäußerung nicht mehr möglich gewesen wäre. Das ist das Zweite. Und das Dritte, wenn Sie, Herr Weigert, über die Welt zu Gast bei Freunden sprechen, müssen wir uns doch aber auch nochmal vergewissern. Klar, es muss Gespräche zwischen europäischen Staaten und China geben. Es muss auch klare Kritik an Chinas Menschenrechtspolitik geübt werden. Aber wir hätten einen Gipfel gehabt, wo Eliten hinter verschlossenen Türen irgendwelche Sachen diskutiert haben. Und dieses Verständnis haben wir als Linke zumindest nicht, dass es solche sozusagen geschlossenen Veranstaltungen unter Ausschluss der Zivilgesellschaft und Meinungen sozusagen geben soll. Ne? Da haben wir ein grundsätzlich anderes Verständnis, wie auch Dialoge geführt werden sollen, nämlich unter Ausweitung auf zivilgesellschaftliche Kräfte, die andere Themen da auch nochmal fokussieren. Herr Köhler, und dann gestatte ich mir selbst das Wort mal zu geben. Bürgermeister beauftragt, sich dafür einzusetzen. Das heißt nicht aber beauftragt, es zu verhindern und dazu die ich sage mal, Einbindung der Stadtgesellschaft, des Stadtrates und so weiter in die Vorbereitung. Das bedeutet im Klartext natürlich auch, die Bundesregierung kommt, sagt, wir wollen den EU-China-Gipfel machen, wir wollen in der Kongresshalle machen. Dann ist der Oberbürgermeister beauftragt, sich einzusetzen, geht ja lieber in die Messe. Und wenn die Bundesregierung sagt, nee, wir gehen nicht in die Messe, dann hat er sich eingesetzt. Also die Formulierung dort ist tragbar durchaus. Sehe ich jetzt nicht anders. Die andere Sache noch kurz, ich muss es leider bringen, an die Kollegen von der AfD, der Antrag mit dieser Ratgeberbroschüre und die Ausführung ist genauso eine Anleitung, wo könnt ihr euch treffen, dort ist kein Bürger, dort könnt ihr Randale machen. Kolleginnen und Kollegen, Sie verführen mich jetzt doch noch mal was Grundsätzliches zu sagen. Frau Nagel, was hätten wir für eine Diskussion, wenn sich die europäischen Staatschefs zusammengesetzt hätten ohne China? Wo wäre denn das Problem gewesen? Ich weiß nicht, ob Sie dagegen gewesen wären, wenn die Europäische Union den Europagedanken ohne China in der Kongresshalle in diesem Raum diskutiert hätte. Wir hätten auch Sicherheitsauflagen gehabt, wir hätten auch Demonstrationen gehabt, gegebenenfalls gegen Herrn Orban. Wir hätten auch das Recht auf freie Meinungsäußerung geäußert, wie mit dem Kollegen Rosenthal war besprochen. Wir hätten alles dafür getan, um möglichst dicht auch den Menschen ihre Meinung äußern lassen zu können gegenüber den Staatschefs. Und wir hätten, das war mein Ziel, ein Europafest gefeiert, weil dem Gedanken Europas wollten wir Ausdruck geben. Und die Kanzlerin hatte den Wunsch, es eben nicht abgeschirmt, irgendwo in einem Hotel oder in einem Kongresszentrum oder auf der grünen Wiese oder am besten nach oben auf der Alm in 2000 Meter Höhe zu machen, sondern mitten im Leben und möglichst dicht bei den Menschen zu sein, auch bei den Kritikern. Und das fand ich großartig. Ich will das nochmal deutlich sagen, ich fand das großartig. Ein europäisches Signal auf ein Treffen nicht der Eliten, der gewählten Vertreter der jeweiligen Landesregierung. Und wo denn sonst als mitten im Leben, mitten in einer Stadt, soll das stattfinden? Und jetzt muss ich mal emotional werden. Ich fand das als eine Auszeichnung für unsere Stadt. Wir werden ausgezeichnet, dass dies in unserer Stadt stattfinden kann. Und natürlich träume ich ein bisschen davon, als Verkäufer auch dieser Stadt, warum denn nicht 127 Broadcasting-Agenturen auf dem Marktplatz zu haben, die davon berichten, wenn die oben auf dem Balkon stehen. Na klar. Und das lass uns doch kritisch begleiten und lass uns diskutieren. Ja, ich hätte vielleicht den Ältestenrat vorher einbeziehen können, gebe ich zu. Asche hätte ich vorher ein bisschen... Ja. Ich wollte aber auch nicht irgendwelche ungelegten Eier erzählen, sondern wollte davon berichten, was wir miteinander gesprochen haben, wenn es soweit ist. Und dann kam China ins Spiel. Und dann kam Hongkong ins Spiel. Und dann kam eine ganz andere Diskussion ins Spiel. Und deswegen, Kolleginnen und Kollegen, ich appelliere an Sie, bitte beschließen Sie nicht, dass ich mich dafür einsetzen muss, grundsätzlich die Innenstadt rauszuhalten aus solchen Treffen. Umgekehrt. Wir haben eine gute Stube, wir haben etwas zu erzählen. Leipzig hat Geschichte, hat Kultur, hat Gebäude, die wir der Welt zeigen können. Und wir wollen doch auch unsere Stadt vermarkten, natürlich in der touristischen Sicht, in der Werbung weltweit. für diesen Standort. Warum haben wir denn damals die Olympia-Bewerbung gemacht? Damit wir ein Punkt auf der Landkarte wurden. Und das hat, denke ich, auch insgesamt geklappt, international aufzustehen. Und dass wir überhaupt in der Lage sind, einen solchen Gipfel in der Stadt wieder zu organisieren, dass man uns das zutraut, das ist eine große Auszeichnung. Ich bitte Sie, ja, im Einzelfall können Sie sicher sein, es war bis zuletzt unklar, ob der Gipfel in der Innenstadt stattfinden wird. Das hätte nicht die Stadt Leipzig entschieden, das hätte nicht die Bundeskanzlerin entschieden, nur mal unter uns. Das entscheidet dann die Polizei und der Sicherheitsdienst der Bundesrepublik Deutschland, ob das möglich ist, in der Innenstadt einen solchen Gipfel durchzuführen. Und deshalb bitte binden Sie mich nicht an eine solche Engführung für große Veranstaltungen, für Großtreffen, auch mit Sicherheitsauflagen, die Innenstadt auszusparen, sondern wir müssen es von Fall zu Fall diskutieren, wir müssen es von Fall zu Fall entscheiden. Und bitte betrachten Sie das nicht als ein Treffen der Eliten, sondern als eine ganz, ganz notwendige Form des diplomatischen Austauschs auf Regierungsebene und bei europäischen Ländern, gehe ich davon aus, von demokratisch legitimierten Vertretern ihrer jeweiligen Bevölkerung. Dankeschön. Frau Kleft. Frau Bürgermeisterin, genau dieses Werben hören wir zum ersten Mal. Wir hatten dazu Anfragen, wir hatten das hier im Rat und es ist nie so gesagt worden, ist auch nie gesagt worden, dass tatsächlich die Bürgergesellschaft mitgenommen wird. Das hat man hier und da mal gehört. Aber groß kommuniziert, dass wir als Stadt Leipzig alle Bürgerinnen und Bürger, einen Teil der Welt bei uns willkommen heißen, das wurde eben nie so mit Werbe ausgeführt. Es wurde nie so ausgedrückt. Stattdessen wurde in sozialen Netzwerken geteilt, hier wird die Stadt großräumig abgesperrt, die Bürgerinnen der Innenstadt werden aufgefordert, eine Nacht auswärtig zu übernachten. All solche Dinge gingen in den sozialen Netzwerken rum. Und dann brauchen Sie sich nicht wundern, dass dann entsprechend wir natürlich als Politik auch sagen, stopp, da muss gesprochen werden. Ich hätte mir das wirklich am Anfang gewünscht und das ist auch das, was wir eben wollen mit Bürgerbeteiligung und frühzeitig informieren, kommunizieren, sagen, worum es geht. Und ich habe Frau Nagel, da will ich... steht mir nicht zu, sie zu verteidigen, aber ich habe es nie gehört, dass es gegen China gerichtet war. Ich glaube auch, wenn es nur die europäischen Staatschefs gewesen wären, es geht nicht um den Kreis derjenigen, die sich treffen, sondern es geht darum, welche Sicherheitsauflagen gemacht werden, ob Menschen abgesperrt werden, ob großräumig Räume gesperrt werden und ob Kanaldeckel verschraubt werden. Also um solche Dinge geht es und wir wollen tatsächlich dieses freundliche und friedliche Willkommen heißen. Aber das heißt als allererstes ganz viel freundliche Kommunikation. Jetzt haben Sie mich doch nochmal herausgefordert. In der Stadtratssitzung meines Wissens im Januar, vielleicht war es auch Dezember, habe ich davon berichtet, dass ich eine Arbeitsgruppe eingesetzt habe, die ein Europafest auf dem Augustusplatz vorbereitet. Und bis heute konnte ich Sie nicht beteiligen, weil Corona uns dazwischen grätschte. Und bis heute konnte ich Sie nicht beteiligen, weil Sie sehen, die Bundesregierung dieses Treffen abgesagt hat. Und jetzt, wir müssen wirklich mal die Kirche im Dorf lassen. Und über Fake News in sozialen Netzwerken, Kolleginnen und Kollegen, jetzt ganz offenes Wort, da können Sie sich auf den Kopf stellen, das kriegen Sie nicht weg. Wer diese interessierte Falschmeldung vertreibt, dass Menschen nicht mehr in der Innenstadt wohnen sollen in 2 Tagen, der hat anderes im Sinn als die Wahrheit. I'm gonna go. Oh, my time. Walk of you, said I, special mine. You keep on calling, won't give me any more. And that just Christian, it slipped away. Trifft uns alle, doch bei weitem nicht alle gleich. Was vorher ungerecht war, wird in der Krise noch ungerechter. Viele drohen dabei zurückzubleiben. Nicht erst seit Corona werden Rassismus, Antisemitismus und Verschwörungserzählungen immer gesellschaftsfähiger und bedrohen unser Zusammenleben. Doch wir haben gezeigt, wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Wir wollen eine andere Gesellschaft. Machen wir uns gemeinsam auf den Weg. In eine antirassistische, soziale und klimagerechte Gesellschaft. Für ein besseres Leben für alle. Jetzt wird entschieden, wer die Kosten der globalen Krise trägt. Am 14. Juni 2020 stehen wir unteilbar für eine solidarische Zukunft ein. Verantwortungsbewusst und mit Abstand auf den Straßen, Plätzen und im Netz zeigen wir ein Band der Solidarität. In Zeiten von Corona zeigen wir, so geht solidarisch. Ja, da haben wir noch einen kleinen Aufruf zu einer Demonstration am Sonntag dokumentiert, nämlich vom Unteilbar-Bündnis. Das wird am Sonntag ab 14 Uhr ausgehen von der Eisenbahnstraße über die Innenstadt bis in die Karl-Liebknecht-Straße wird die Demonstration gehen. Und Näheres dazu findet ihr unter unteilbar.org. They'll starve you. So you think you're better. Tough. Made of special stuff. A fine addition to the human species. They will treat you like feces. Under the boot of racial pride, they'll skin your hide and drive home the message of numbing pain, nigger. They'll never pay you your worth or recognize your beauty. The language of your bone and drum are foreign tongue. You're hung if you know too much, hung if you know too little, overqualified or under. They will tell you you're too tall, dark, hip, intelligent, or ugly, too good to be true, too much whore, or not whole enough. You will always be too late or too early, too hard or too easy, nigger. They will open all doors except the one you want to go through. Slave, sucker, slave. The future is a grave. You won't get over sniffing clover. It's your rump you've got to save. They'll box you in, make necessities luxuries, luxuries dreams. Yeah, we loved one another, but he was tampered with, and I was a veteran of World War love, a story with one possible ending. Divorce? Shit. I dared think he was my forever. They'll starve you till your cunt rusts, till your children betray you to the Gestapo, your lover steals cash from your purse, till you collapse over the office typewriter, till you smoke too much dope and drink too much Sterno, till you don't care if the sun rises, Jesus returns, or the fucker comes. They will make you believe in ghosts. See ghosts, talk to ghosts, become a ghost. They will starve you, nigra. They will make you pay until paying feels like privilege. Make you forgive them as they tighten the noose to your throat. They will whip your body to a bloody pulp, conceal it in a plastic bag, weight it down with brick, and toss it into the swamp. They will poison your progeny with every dangerous substance known to man. They will rob you of your secrets and get rich while you starve, Negro! No way, no way, no way, no way, no way, no way, no way, no way. Out, out, out, out, out, out. They will be your friend as long as you're exceptional. What will they do? What will they do when they have no use for you? Dime a dozen you. They will burn a cross in your brain till you'll fuck anything, till your eyes bug out, till you suck your own blood.